Belle de Moulin Rouge, wer bringt wie ihr die ganze Welt zum Schweben? Ihr verschönt mein Leben. Belle de Moulin Rouge, Belle de Moulin Rouge, noch keine war von solch einer Vollendung. Schönheit in Verschwendung, Belle de Moulin Rouge, die Strahlen kann kein Maler jemals malen. Ein Vermögen wird dich zahlen, um euch einmal anzusehen. Belle de Moulin Rouge, für euch wird ich den Ozean durchqueren. Lasst mich euch verehren. Mesdames et Messieurs, und jetzt präsentiere ich Ihnen die Schönen der Nacht, die Grazien von Paris, die Göttinnen von Montmartre. Und hier sind sie, die Belle du Moulin Rouge. Denk schnell daran, was dir das Leben vergelt, doch rein in unsere Welt und lass dich treiben, wenn auch die Sorgen dich zerreiben. Vergiss und sieh uns einfach an. Unser Anblick macht, dass dir das Herz wieder grünt. Hast du dir das nicht verdient in deinem Leben? Lehn dich zurück und lass dir geben, was sonst keiner dir geben kann. Wir sind nicht wie deine Frau zu Haus. Steh nicht mit dem grauen Hirt. Wir sind stets wie eine Göttin aus. In Ewigkeit begehrenswert. Nur um uns zu sehen, kommt man von überall her. Wir sind zurück gegen der, wer etwas gelten will, kennt uns. Und man nennt uns Belle du Moulin. Durchqueren, lasst mich euch verlieren.